Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho vijja caraṇa sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussānaṃ buddho bhagavā ti svākhāto bhagavata dhammo sandhittiko akāliko ehipāsiko opanāyiko pacchattam vedhitam bho viñuhi ti supatipanno bhagavato sāvakasaṅgho ujupatipanno bhagavato sāvakasaṅgho ඥායපතිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචිපතිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදාං චත්තාරි පුරිසයුගානි අට්ඨ පුරිස තුනලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනෙයෝ පාවුනෙයෝ දක්ෂිනෙයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤඛෙත්තං ලෝකසා තියේවං බුද්ධං සරන්තානං ධම්මං සංගං ච භිඛවෝ භයං වා චම්බිතත්තං වා ලෝමහංසෝ නහෙසතියති. So, heute haben wir den letzten Vortrag und so versuchen wir, insofern es möglich ist, den Rest von Sutta zusammenfassen, nicht so viel nach den Worten, sondern nach der Bedeutung. Wir haben gestern erklärt, gewissermaßen, die Bedeutung von der Meditation über das Unschöne. Wir haben erklärt, dass diese Meditation, wie sie hier geschildert wird, hat zwei Teile. Erster Teil ist die Meditation über einen lebenden Körper, den man in 32 Teile, in der nördlichen Tradition 36 Teile. Wir haben erklärt, es spielt keine Rolle, wie viele Teile. Diese Teile des Körpers sind auch nur Konzepte. Haare und so weiter sind nicht die wahre Realität. Es sind genauso wie der Körper oder Individuum, das wir normalerweise wahrnehmen. Wenn wir das dann in Elemente zerlegen, dann gibt es keine Haare, gibt es keine wahre Fleisch oder Haut und so weiter. Es gibt nur Erde, es gibt nur Wasser, es gibt nur Feuer, es gibt nur Wind. Also was wir in diesem Sinne im Körper haben, ist das, was als hart erscheint, das ist dann Element von Erde, was flüssig, Element von Wasser, was als Hitze erscheint, das ist Element von Feuer und dann, das haben wir dann vier verschiedene Sorten von Winden, Feuern und sechs Winden, die erkläre ich nicht jetzt, Sie können finden in Abhidhamma. Auf jeden Fall, das Unschöne, die Meditation über das, was nicht schön ist, ist, wie wir schon erklärt haben, ist notwendig, indem sie unsere Begierde bremsen soll. Genauso wie Metta-Meditation soll unsere Ärger bremsen, wie Meditation über das Unschöne bremst. Wenn wir im Geiste Unschöne machen, gibt es keinen Platz für Anhaften, weil wir haften an das, was angenehm ist, nicht an das, was unangenehm ist. Genauso, wenn wir Ärger haben, wir ärgern uns über das, was uns unangenehm ist. Diese Anhaftung an Angenehme und Ablehnung von Ablehnung ist nicht ein gutes Wort, die Gegenstoßen, Patigha, wörtlich, oder Pratigha, Gegenstoßen, wegstoßen von dem, was uns unangenehm ist, das ist eigentlich das, was uns hindert, die Wissensklarheit zu üben, Achtsamkeit und Wissensklarheit zu üben, und das ist eben der, wie wir schon erklärt haben, der einzige Weg zur Klarheit. Andere Weg gibt es nicht. Was wir immer für Methoden anwenden, die werden nur erfolgreich im buddhistischen Sinne, wenn wir Achtsamkeit und Wissensklarheit eben kennen. Das ist genauso für die tantrische Methoden oder Zen oder für Reineland oder was immer buddhistische Praxis, wir eben ohne Achtsamkeit und Wissensklarheit, sie wird nicht die Früchte, die wir uns wünschen, die Befreiung von den Unreinheiten des Geistes, was eigentlich Ziel von allen Religionen ist, nicht führen können. Also kein Wunder, dass diese Übung dann, die Reihe, wir haben schon erklärt, ist sehr wichtig, diese Übung von Meditation über 32 Körperteile kommt nach Wissensklarheit. Weil eben Wissensklarheit, größte Hindernis für Wissensklarheit ist, dass wir eben anhaften an Haftung haben an Objekt von unserer Betrachtung. Und hier Objekt von unserer Betrachtung ist Körper. Wir sprechen von Achtsamkeit gegenüber dem Körper. Und diese Haftung an den Körper eben kommt davon, dass wir den Körper als etwas Schönes betrachten. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Kontemplation von Unschönheit ist nichts anderes als Kontemplation von Dukkha. Es ist Erweiterung von Kontemplation von Dukkha. Indem, dass wir nicht Dukkha verstehen, wir dann haften an das, was uns angenehm ist. Dann, wenn das, was uns angenehm ist, wenn wir das in Teile zerlegen, dann wird es als unangenehm erscheinen. So unsere Geist täuscht uns immer. Wenn wir auch, wie wir gestern gesagt haben, wenn wir Haare als Ganze wahrnehmen, dann erscheinen die Haare sehr schön zu sein. Das ein Objekt, das wir uns wünschen und das wir immer pflegen. Aber wenn wir ein Haar nehmen, dann erscheint es überhaupt nicht schön. Besonders, wenn wir es in dieser Meditation betrachten, die Körperteile sowie Nagel oder Haare oder Zähne, wir können nicht draußen sehen, weil draußen sie sind nicht sensitiv. Wir müssen sie am Wurzel betrachten. Wenn wir die, nur dann können wir es als Objekt von Versenkung benutzen. wenn wir die schönen Zähne, an denen wir so uns so haften, besonders die von dem anderen Geschlecht, wenn wir dann wenn wir dann an den Wurzeln betrachten, dann wird es die, was wir da erfahren werden, wird ganz anderes. Genauso mit den Haaren, mit den Haaren hier, mit den Haaren in den anderen Teilen des Körpers, die auch in privaten Teilen, wenn wir sie ein nach dem anderen ziehen und dann betrachten, werden sie gar nicht als was Schönes erscheinen. Und so ist es bei allen Teilen des Körpers. Wir haben auch gesagt, dass diese Übung, erste Übung und vierte Übung, also die 32 Körperteile, ist besonders in Bezug zu Achtsamkeit gegenüber Körper, ist für Entwicklung von starke Konzentration. Wenn wir die Körperteile als Körperteile betrachten, ist diese Betrachtung mit Ekel verbunden. Deswegen kann es nur zu erster Vertiefung führen. Aber wenn wir dann Farben betrachten, dann werden diese Körperteile, so wie Blut, rote Blut oder weiße Knochen, dann Objekt von nicht von Ekel, nicht, sondern sie werden sehr schöne Objekte, die dann bis zur vierten Vertiefung führen können. Und diese Vertiefung dann, diese Kasina-Vertiefung ist viel viel einheitlicher, viel tiefer als die andere Vertiefungen. Deswegen ist es auch die Grundlage für die Erwerbung von den natürlichen Kräften, die hier in unserer Sutta auch besonders betont werden. Jetzt nach der Übung von den 32 Körperteilen, das wir schon erklärt haben, gewissermaßen, wie man übt, die sieben Geschicklichkeiten in Lernen, sieben Geschicklichkeiten, zehn Geschicklichkeiten in Geiste machen, die dann führen, dass wir alle diese Objekte zwecks Versenkung anwenden können. Und nächste Objekt ist die Meditation über die vier Elemente. Diese Meditation ist in der Theravada-Tradition meistens Einstieg in Vipassana. Diejenigen, die Vipassana lernen möchten, meistens machen Anstieg in Vipassana durch diese Meditation über die vier Elemente. Wenn man schon Versenkung geübt hat, man kann auch mit Nama Vipassana anfangen, aber normalerweise wird immer Einstieg in Vipassana-Meditation, die Vier-Elemente-Meditation. Warum ist es so? Das müssen wir verstehen. Wir haben gesehen, dass die vierte Meditation sind die Körperteile. Die Körperteile in der Tat sind auch Konzepte, genauso wie das Individuum, die sie trägt. Wenn wir die Körperteile weiter zerlegen, dann werden sie Kalapas, die Atomen von Wahrnehmung. Wenn wir die Atomen von Wahrnehmung weiter zerlegen, dann werden sie Elemente. Und diese Elemente, so die buddhistische Lehre, besonders die Abhidhamma-Lehre, das sind eigentlich die wahren Inhalte von unserer Wahrnehmung von dem Körper. In der Abhidharma-Tradition, sie werden dann die höchsten Realitäten genannt. Paramatas. Das sind die Paramatas von Rupa, von Körperlichkeit. Die höchsten Realitäten von Körperlichkeit. Wenn wir die Körperlichkeit zerlegen, was da bleibt in den Kalapas, in den Atomen von Betrachtung, ist nichts anderes als nur die vier Elemente und Körperlichkeit, das von den Elementen deriviert ist, so wie Farbe, Geruch. Geschmack und so weiter. Wenn wir so machen, da stehen wir so nach der Lehre von Abhidhamma, wie es in Abhidhamma dargestellt wird, da stehen wir in wahren Betrachtung von dem Körper, so wie es wirklich ist. Wenn wir Körper erfahren, in der Tat, was wir erfahren, ist Härte, Kälte, Hitze, Druck, zusammenhalten. Das sind die wahre Erfahrung vom Körper, die wir machen. Warum sind es die wahren Inhalten von unserer Erfahrung von dem Körper? Nach der Lehre von zum Beispiel Abhidharma Kosha, das sind die wahren, indem sie sich nicht mehr teilen lassen, nicht mehr, man kann sie nicht mehr brechen. Wenn man Körper in Teile, 32 Teile verteilt hat, wird es nicht mehr als Körper geschehen, ja, sondern als Leber und als Herz oder als die Darm und so weiter. Wenn wir dann diese Teile weiter als zerlegen in die Elemente, was steht in unsere Elemente Teil? Ida bhikkhave bhikkhu imam kayam yata titam yata panihitam dhatu so pachavekati ati imasmin kaye patavi dhatu apo dhatu tejo dhatu vayo dhatu zoshted dha. Bhikkhu betrachtet, wir sehen, mein Deutsch ist nicht so gut, ich will lieber. Also genauso wie in vorigen Teil wird damit der Meditierende Wissensklarheit übt, er soll diese Körperteile, wird das Buddha, die Größe von Buddha ist eben in den Gleichnissen, mit denen er diese Sachen zu uns nähern kann. So wird diese Untersuchung von dem Körperteilen verglichen mit also ob einen Sack gäbe mit Öffnungen an beiden Seiten gefüllt mit Vielfalt Kernen, wie zum Beispiel diese, man mit guten Augen würde ihn öffnen und ihn so systematisch untersuchen. Dies ist Bergreis, dies ist roter Reis und so weiter. Dieser Mann mit guten Augen ist niemand anderes als wir Yogis, die Satipatthana eben und Sampajanya Sati und Sampajanya eben wir sind wie ein Mann mit guten Augen. So, dann können wir sehr klar diese Körper sehen, als indem es sich in Teile zerlegt und alle diese Teile sind nicht schöne Gegenstände, dann können wir es nicht mehr mit Ich, werden wir es nicht mehr mit Ich identifizieren können. Aber diese Übung ist nicht ausreichend, wenn man wirklich in die Tiefe gehen möchte und den Körper nicht als Ich mit Ich identifizieren möchte, dann muss man die Meditation über die Elemente üben. Und wird der Meditierende was? Da wird der Meditierende verglichen mit einem geschickten Metzger. Wir müssen dann, wenn wir mit Sati und Sampajanya arbeiten möchten, wir müssen dann ein geschickter Metzger werden, damit wir diese tiefe Tendenz, Körper mit einem beständigen Gegenstand, also Ich oder Essenz oder einem Kern oder mit etwas Dauerndem, mit etwas, an was man sich verlassen kann, wird man das nicht mehr so betrachten können. Man muss dann ein Metzger werden oder und wie ein geschickter Metzger, wie macht er? Der eine Kuh geschlachtet hatte, an der Wegkreuzung, also in den Texten steht, an der Kreuzung von den vier Straßen. Die vier Straßen sind die vier Körperstellungen, die wir als zweite Meditation erklärt haben. Und er und dann mit Hilfe von Meditation über den vier Körperstellungen, dann untersucht er, wo, an welchem Ort, an welcher Stellung er sich auch immer befindet, wie er aus den Elementen besteht. In diesem Körper gibt es Erdeelement. Was ist Erdeelement? Erdeelement ist die Härte. Wenn man Härte spürt, ein intelligenter Mensch weiß, dass Härte man kann spüren nur indem man Weichheit weist. Deswegen Härte ist auch Weichheit, indem es immer relativ ist. Dann, wo immer sich Härte befindet, dann Akara von der Erde nach der Abhidharma ist Rauheit. Akara, wie übersetzt man Akara? Aspekt, kann man sagen. Eigenschaft. Wo immer wir das empfinden, empfinden wir in der Tat Erde. Erde, nach der Abhidharma-Lehre gibt es drei Sorten von Erde. Gibt es konventionelle Erde, was wir da draußen sehen, diese, was wir im Garten dann bearbeiten. Das ist konventionelle Erde. Sammuti Patavi. Dann gibt es Kasina Patavi. Wenn wir die Kasinas üben, Vertiefungen üben, dann wählen wir uns besondere Sort von Erde, die besondere Farbe hat. Nicht alle Erde ist geeignet. Wenn man solche Erden nimmt, die da draußen ist, wird man nie in Versenkung kommen können. Die Erde, Erde muss gewisse Farbe haben, so wie Ziegelfarbe, dunkelrote Erde oder so. Dann wird die Erde, die man zwecks Versenkung anwendet, heißt Cassina-Erde. Aber die wahre Erde ist die Erde Lakhana Patavi, Erde im Sinne von Eigenschaft. Diese Erde ist dann Erde, was Abhidharma in Abhidharma heißt, Erde im absoluten Sinne, Eigenschaft Erde. Warum ist es Erde im absoluten Sinne? Nehmen wir ein Beispiel. Ich spüre jetzt diesen Tisch als etwas Härtes. Dann, ich habe Konzept von einem Tisch. Ich mag denken, das ist ein schöner Tisch, das ist ein praktischer Tisch, das ist ein Tisch, das so viel kostet. Dann kommt ein Hund, er sieht einen Tisch auch, aber für ihn ist es nicht verbunden mit den gleichen Assoziationen, überhaupt nicht. Aber wenn er tastet diesen Tisch, dann er spürt auch dieselbe Härte, nicht andere Härte. Zum Beispiel die Gegenstände, an denen wir anhaften, zum Beispiel Geld. Der Hund oder Vogel sieht selbe Geld. Wir sehen 500 Euro, dann wir freuen uns. Wir sehen 5 Euro, dann freuen wir uns weniger. Aber für einen Hund ist das ist egal, 5 oder 500. Er riecht das. Hat keine besondere, dann vielleicht schmeckt das und dann vielleicht dann lässt er Wasser da. Überhaupt interessiert ihn nicht. Aber was er erfährt als Geld, ist selbe Härte, glatte, das ist die Erde. Dann Farbe, das ist selbe. Deswegen diese sind die wahre, objektive Wahrnehmungen von der Körperlichkeit. Was wir da denken an, wie viel, das ist, was ich damit kaufen könnte und wozu ich das benutzen, das ist für uns karmisch bedingt, aber nicht für den Hund oder für den Vogel. Die sehen das überhaupt nicht so. Aber was sie als Farbe und was sie als Härte spüren, ist dasselbe. Deswegen, das ist ultimate Eigenschaft von der Körperlichkeit, die objektiv ist für alle Wesen, sogar für die Würmer, die diese Sachen spüren, die werden es auch als Härte erfahren. Deswegen ist es in Abhidhamma-Sinne nicht in Mahayana Abhidhamma, aber in Theravada oder Sarvastivada Abhidharma sind es die ultimate Gegenstände der Realität, die man dann fassen muss, damit man sieht die Realität, wie sie wirklich ist. Wir wollen nicht viel über die Mahayana-Lehre. Die Mahayana-Lehre bestreitet die höchste Realität von diesen Gegenständen, indem sie auch natürlich relativ sind. Ich kann nur Härte spüren, indem meine Hand ist weich. Indem sie relativ sind, und indem sie auch unbeständig sind. Sie können nicht die höchste Realität sein. Außerdem, in diesem Sinne, man kann sie nicht anfassen. Die wahre Realität dann in Abhidharma, Mahayana Abhidharma, in Yogacara, ist die Realität, die sich nicht anfassen lässt. Wahre Realität lässt sich nicht anfassen, es ist auch, lässt sich nicht mit den Worten ausdrücken. Und indem es höchste Realität ist, es muss eine Realität sein. Und diese eine Realität wird dann als Soheit geschildert und so weiter. Dann, was heißt das? Wir müssen natürlich alle diese Sachen in Pragyaparamita Sutra und so weiter, alle diese Sachen werden erklärt. Aber was ist die wahre Element? Die wahre Element ist nichts anderes als die Soheit. Diese Elemente, so wie Erde und so, lassen sich auch nicht anpassen. Ist sehr wichtig zu verstehen. Und dass dieser Schluss kommt von dieser Meditation, nicht von anderer Meditation. Diese Meditation führt eben zu dem Schluss, dass diese Bestandteile sind nicht, man kann sie nicht als etwas Bestimmtes annähern. Man sagen unbenennbar? Unbenennbar. Deswegen der Meditierende soll so die Anweisungen von Pragyaparamita Sutra, er soll Vergänglichkeit von diesen Sachen studieren, er soll Dukkha von diesen Sachen, Ichlosigkeit von diesen Sachen studieren, aber er geht nicht in Vergänglichkeit hinein. Warum nicht? Weil die Vergänglichkeit eben lässt sich nicht fassen. Wir haben das schon erklärt im Zusammenhang mit Wissensklarheit. Indem diese Prozesse entstehen und vergehen, in dem Moment, dass sie entstehen, sie lassen sich nicht fassen. Diese Unfassbarkeit von allen diesen Objekten ist eben die Soheit von diesen Objekten. So, in Mula Pariyaya Sutta, in der mittlere Sammlung wird gesagt, wer sich an Erde erfreut, er erfreut sich an Dukkha. Wer sich an Wasser erfreut, er erfreut sich an Dukkha. Wer sich an Feuer erfreut, er freut sich an Dukkha. Wer sich an Wind erfreut, er freut sich an Dukkha. Diese Übung eben von den Elementen, was ist Element, was ist Dhatu? Sehr wichtig zu verstehen. In Dhatu ist genau das Gegenteil von Ich. Wenn ich ich sehe, dann kann ich nicht Dhatu sehen. Wenn ich Dhatu sehe, dann kann ich nicht Ich sehen. Das heißt, indem man diese Elemente sieht, wird man nirgendwo in diesen Elementen ein Ich finden können. Das heißt, damit man Ichlosigkeit versteht, muss man eigene Erfahrung in Elemente zerlegen. Dann wird man imstande sein, sich an Ebene von wahre Erfahrung befinden. Die Skandas, die fünf Skandas in diesem Sinne sind auch nicht wahre Erfahrung, indem sie auch zusammengesetzt sind. Die Körperlichkeit sind viele, viele Rupas, die Gefühl, Aggregat von Gefühl sind auch verschiedene Gefühle, ist auch Körper von Gefühlen. Aber die Dhatus ist nicht der Fall. Der Dhatu ist etwas, was sich nicht mehr zerlegen lässt. Deswegen ist es tretet für die wahre Realität. Wenn man die Realität im Sinne von Dhatus sieht, sieht man dann die wahre Natur der Realität, die wahre Selbstlosigkeit der Realität. In der Mahayana Abhidharma-Lehre, die Dhatus, oder in Sarvastivada-Lehre, die Dhatus stehen für in Yogacara-Lehre, die Dhatus stehen für nichts anderes als die Samen in unserem Bewusstsein, die dann die äußere Realität für uns projizieren. Und das sind die wahren Inhalte denn von bedingten Entstehung. Bedingte Entstehung ist nichts anderes als diese Samen, also hier, was wichtig ist und was man verstehen sollte, ist, dass hier nicht in vierte Meditation, hier in vierte Meditation wird die Realität zerlegt in die ultimate Bestandteile der Realität. Dadurch kommt man zu wahren Erfahrung von Ichlosigkeit des Körpers. Diese Dhatus sowie oder Element von Erde ist nichts anderes als Soheit. So wird auch in Agamas, in Theravada erklärt. Gestern haben wir erwähnt, Maharahuluvada Sutta in mittlerer Sammlung, wo der Buddha erklärt, dass der Rahula soll meditieren, so wie die Erde. Erde akzeptiert alles. Es ist egal, ob man auf die Erde stellt Gott oder stellt Parfüm. Die Erde unterscheidet nicht. Er akzeptiert alles. Und die eben die Manifestierung von der Erde ist nichts anderes als diese Akzeptanz. Genauso mit Wasser und mit Feuer. Wasser wäscht alles, Feuer brennt alles und Wind weht alles weg. In der Tat, wenn wir Gefühle haben, wir haben schon darüber gesprochen, dass unsere Samsara ist begründet in unseren Gefühlen. Und unsere Gefühle sind eben, indem wir viele Gefühle haben, so wie, ich glaube, Salayatana Sutta erklärt, Wir haben viele Dhatu, viele Gefühle kommen von vielen Dhatus, vielen Elementen. Wenn es nur ein Element gäbe, würde es nur ein Gefühl. Aber indem es viele Elemente gibt, haben wir viele Gefühle. In Vedana Samyutta wird gesagt, dass der Yogi yatha yatha akase vivida vaya vahanti tatha tatha imasmin kaye vivida vedana upajanti. So wie im Himmel verschiedene Sorten von Winden wehen, so in unserem, diesem Körper die verschiedenen Vedanas, verschiedene Gefühle entstehen. Wenn der Meditierende so betrachtet, dann kann er reine Satisampajanya gegenüber Gefühl. Damit er so betrachten kann, muss er diese Körper in Elemente zerlegen. Was er spürt als Schmerz, was er spürt an angenehm, ist in der Tat nichts anderes als Weichheit, Rauheit, Härte, schwer, leicht. Das ist dann, was dann als angenehm oder unangenehm erfahren wird. Wenn es angenehm ist, der gefesselte Geist haftet daran und wird das behalten. Wenn es unangenehm ist, dann der gefesselte Geist wird das wegschaffen. Das ist Pratigha. Pratigha heißt Pratihan. Er wird davon loswerden. Das ist nichts anderes als Samsara, das wir erleben. Deswegen diese Teufelskreis von bedingten Entstehung, wie wir schon erklärt haben, lässt sich nur in diesem Glied von Vedana, Vedana erzeugt haften, brechen. Was ist Wesen von Nichtwissen? Die bedingte Entstehung, Buddha erklärt von Nichtwissen. Wesen von Nichtwissen ist eben diese Haftung an das Angenehme, die Strebung von Loswerden von Unangenehmen, wie sagt man, schlagen, wegstoßen das Unangenehme und dann verblendet sein gegenüber dem, was nicht angenehm und auch nicht unangenehm erscheint. Das ist unsere Samsara. Wegen dieser Samsara produzieren wir Karma. Warum produzieren wir Karma? Indem wir nach dem Angenehmen haften und wollen wir das Unangenehme vermeiden. Indem wir Karma produzieren, werden wir wiedergeboren. Und das geschieht in die Zeit. Zeit lässt sich auch in jedem Augenblick in einem Geistesprozess und auch von Geburt bis Tod. Eigentlich, wir erleben das, diese Samsara. Also, Samsara, man kann verstehen als Prozess von Avidya bis zur Geburt in drei Leben, aber auch in Gegenwart. Derselbe Prozess, was in Bezug an vorigen Leben, jetzigen Leben und den kommenden Leben geschieht auch in diesem Geistesprozess, in dem wir auf Grundlage von Gefühl dann neue Karma schaffen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und damit wir brechen diese Teufelskreis, soll man dann die Körperlichkeit nach Dhatu, nach Elementen erforschen. Weil eben diese Elemente gegenüber den einzelnen Körperteilen, wir haben doch noch Anhaften oder Ekel oder Ablehnen, aber wegen den Elementen, wenn wir sie erfahren, wie sie wirklich sind, die sind vollkommen neutral. Die sind nicht mit in absoluten Sinne, indem sie sozusagen bloß Eigenschaften sind. Sie sind nicht mit angenehm oder unangenehm. Sie sind völlig neutral. Also die wahre Natur von Körperlichkeit, so nach der Abhidharma-Lehre, es ist nicht mit Wurzeln verbunden. Welche Wurzeln? Begierde, Hass oder Verblendung, oder auch nicht mit Nicht-Begierde, Nicht-Hass, Nicht-Verblendung, sind völlig neutral. Das ist die wahre Natur von Körperlichkeit. Also in diesem Sinne, der Körper ist nicht schön, auch nicht nicht schön. Der Körper ist einfach die Elemente, die selbst nichts von Schönheit oder Nichtschönheit wissen. Das, was die Schönheit oder Nichtschönheit da bringt, sind dann die Empfang von den Elementen, die Gefühle, die dadurch erzeugt werden, aber nicht selbst die Elemente. Ist das klar? Bande, bei mir ist was nicht klar, weil wenn Sie sagen, okay, Elemente sind letztendlich, können nicht weiter zerlegt werden, dann kommt der Gedanke, okay, dann ist letztendlich dann doch eine Substanz am Ende, was nicht stimmt, aber nur Frage. Ist nicht Substanz, weil es kommt im Rahmen von bedingten Entstehung. Deswegen, es kann nicht Substanz sein. Wenn es Substanz wäre, dann Härte würde immer Härte sein, aber das ist nicht so. Wenn du dich an Körper konzentrierst, dann, wo Härte erscheint, nach einer Weile wird Hitze erscheinen, nach einer Weile wird wieder Druck erscheinen. Es ändert sich immer, je nach den Umständen. Aber Erde an sich, wenn das nicht mehr zerlegbar ist. Aber Erde kommt nie alleine. Erde kommt immer zusammen mit Wasser, mit Feuer und mit Wind. Nur in einigen Körperteilen, so wie Knochen, die Erde ist mehr klar. Aber Wasser und Feuer und der Wind ist immer gleichzeitig da. Sonst Erde kommt nicht zum Ausdruck kommen. Sonst Erde kann nicht die, ihre Funktion erfüllen, das ist, die Grundlage für Erfahrung von den Elementen. Welchen Elementen? Feuer, Wind, Wasser. Indem Erde da ist, wir erfahren Kohäsion, wir erfahren Hitze, wir erfahren Druck. Wenn die Erde nicht da wäre, würden sie wir nicht erfahren können. Deswegen, es ist immer bedingt, wenn Erde erscheint, immer bedingt von den anderen. Es kann nicht selbst erscheinen. Das, was Essenz ist, muss einen festen Kern haben. Aber Erde hat keinen festen Kern. Festen Kern, der sich nicht ändert. Und gibt es Erde, wenn keiner erfährt, diese Erde? Gibt es die auch, wenn das nicht erfahren wird oder nur wenn... In buddhistischer Philosophie, wenn man von Härte spricht, man spricht von dem Gefühl der Härte. Gefühl der Härte und Härte lässt sich nicht unterscheiden. Das ist da die klassische Wissenschaft war ganz anderes. Heutige Wissenschaft ernährt sich sehr diese Ansicht. Wie können wir Härte erfahren ohne Empfang der Härte? Empfang der Härte ist Gefühl, nicht wahr? Deswegen nach der buddhistischen Lehre die Bedeutung von dieser Welt sind die Wesen. Ohne Wesen hat die Welt keine Bedeutung. Das ist die wahre Wissenschaft. Nicht, dass man die äußere Welt als etwas getrennt von den Wesen betrachtet. Das ist großer Fehler. Jetzt Wissenschaft allmählich kommt zu demselben Schluss, dass immer die Körperlichkeit und der Betrachter von der Körperlichkeit sind immer verbunden. Körperlichkeit kann nicht getrennt von dem, der Körperlichkeit betrachtet, erfahren werden. Kann nicht. Also Härte heißt auch Empfang von der Härte. Weichheit heißt auch Empfang von der Weichheit. Und Druck heißt auch Empfang von dem Druck. Die zwei lassen sich nicht trennen. Ist das so oder nicht? Muss man überlegen. So, wie wir schon gesagt haben, diese fünf Aggregate von Existenz oder die andere Bestandteile, die Ayatanas, die Dhatus und so weiter, die sind eine Totalität. Die Geistlichkeit und Körperlichkeit kommen immer zusammen. Das ist unsere Situation in der Welt. Das ist genauso im Hinduismus, genauso in Buddhismus. Wir haben schon erklärt, in Mahabharata, in Visuddhimagga wird gegeben der Beispiel von Mahabharata. In Mahabharata wird die Lage der Menschen erklärt, so wie ein Blinder und ein Krippel. Der Blinde, der Auge kann nichts sehen ohne Geist. Der Geist kann, der, der, der Geist kann sich, der Geist kann sich nicht bewegen, ohne Körper. Er braucht Augen, dann kann er sich. So, was ist unsere Situation? Der Krippel sitzt auf dem Rücken von den Blinden und sagt ihm, guter Freund, geh nach vorne, guter Freund, geh nach links, sitz mal, nimm Platz, stehe auf. So, unsere Erfahrung ist immer Erfahrung mit, von dem Körper und dem Geist, das Körper empfängt und wahrnimmt, zusammen. Die kommen immer zusammen, auch in jedem Geistesprozess. Der Objekt ist in der Tat Körperlichkeit und Subjekt sind die Nama, die Gefühle, Wahrnehmungen, Wille, Faktoren und Bewusstsein. Die kommen immer in Bewusstsein, kann nur kommen, indem es zusammen mit Geistesfaktoren und Objekt von den Geistesfaktoren erscheint. Sonst kein Bewusstsein. Im Sinne von samsarischen Sinne. Samsarischen Sinne heißt im Sinne von Vergänglichkeit, Dukkha und Ichlosigkeit. Also wir reden zu viel, bald ist. Wir? Wir sind viele, viele Aggregate. Viele Datus. So, dann ich werde nicht erklären jetzt diese Elemente-Meditation. Sie können nachschlagen in Visuddhimagga. Es wird erklärt, man kann die Elemente zerlegen im Sinne von im Sinne von Analyse, kurze Analyse oder lange Analyse, dann im Sinne von Eigenschaften in kurz oder in langen. Im Sinne von kurzeste Erklärung von Meditation über die Elemente erscheint in Mahahatupada Sutta. Der Sariputta, ich habe mir das ausgesucht auf Deutsch, er sagt, so wie Raum, der durch Holz und Kletterpflanzen, Gras und Lehm bedingt ist, als Haus bezeichnet wird, so wird Raum durch Knochen, Fleisch, Haut bedingt als Rupa bezeichnet. Wenn man sehr, sehr intelligent ist, dann sieht man gleich die Leerheit von Körperlichkeit. Aber wir sind nicht Sariputta. Wir brauchen. Und der welche Lehre, der ist das? Mahatopada, wie sagt man? Das ist die Lehre von Sariputta selbst in mittlerer Sammlung. Der große. Wie sagt man? Große. Spur von Elefanten. Ah, Spur, große Elefanten. Große Elefantenspur. Dann Analyse in Kurze heißt, dass man einfach diese 32 Körperteile verteilt als 20 Teile, wo Erde am deutlichsten ist, 12 Teile, wo Wasser am deutlichsten ist. Dann im Körper haben wir 4 Feuer und 6 Winde. Dann in detailliert heißt, dass man geht in die einzelnen Teile. Dann man verteilt Haar und so weiter, Herz und Darm wieder in die Elemente. Da befindet sich, indem man so macht, dann kommt man auf Ebene von Kalapas, und wenn man weiter untersucht, von Kalapas kommt man auf Ebene von den ultimaten Realitäten, was wir schon gesagt haben. Hat diese Übung wieder Vipassana Fokus? Das ist Eintritt in Vipassana. Ja, wenn man übt nach der Abhidharma-Lehre, nach Visuddhimagga, dann so macht man Eintritt in Vipassana, indem man Körper als in Rahmen von 12 Eigenschaften betrachtet, bis sich der Körper in Kalapas zerlegt. Dann die Kalapas, das existiert nur in der Theravada-Lehre, wir haben das nicht in anderen Abhidharmas. Die Kalapas werden dann weiter untersucht im Sinne von den Bestandteilen. In Sarvastivada Sautrantika wieder ganz anderes. Da wird nie von Zerlegung von Kalapas gesprochen. Die ultimate Realität sind Atomen, die diese Bestandteile haben, aber die sich nicht zerlegen lassen. Davon kommt der Schluss von Vasubandhu und so weiter, indem sie sich nicht zerlegen lassen, dann diese Körperlichkeit hat kein Wesen. Warum? Weil keine Raum in das, was sich nicht zerlegen lässt, gibt es keine Raumlichkeit. In dem, was keine Raumlichkeit hat, dann existiert nicht. Das sind nur Geistesbilder, wie ich gesagt habe. Das sind nur die Samen in unserem Bewusstsein, nichts anderes. Dann diese Elemente sind auch nur Samen in unser Äußere. Der Weg von Yogacara ist die Realisierung, dass die äußere Realität nichts anderes ist als die Geistesbilder. Warum ist es so? Das Wissen von dem Wand und Wand lässt sich nicht trennen. Weiße Wand und Wissen von weißer Wand ist eine Sache, nicht zwei Sachen. Und diese, das kommt schon in den Suttas, das ist nichts Neues. Die Suttas sagen genauso, dass Härte und Gefühl von den Empfang von den Härte lässt sich nicht trennen. Was ist Empfang von den Härte? Geist, Geistlichkeit. In diesem Sinne wird dann interpretiert, die Versen von Dhammapada und so weiter, dass die Welt ist Geist geprägt, im Geist enthalten. Dann, das geht dann auf Grundlage von den Agamas, nicht gegen Agamas. Dann natürlich auch die Objekte der Meditation sind nur Geistesbilder, nichts anderes. Wenn es Vipassana ist, dann die Geistesbilder sind differenziert. Wenn es Samatha ist, dann die Geistesbilder sind nicht differenziert. Aber sind nur Geistesbilder. Nur wenn man Soheit erlebt, dann die Geistesbilder werden durchgedrängt und verstanden, wie sie wirklich sind. Weil die Realität des Geistes ist die Soheit, die wahre Soheit. Deswegen die bedingte Entstehung und diese Elemente ist nichts anderes als die Erscheinungen des Geistes, Bilder des Geistes. So, dann kommen wir zur letzten Übung, Leichtfeldbetrachtungen. Leichtfeldbetrachtungen. Leichenfeld. Leichenfeld. Wunderbar. 9 Sorten von Leichen, wir haben da. Je nach dem Geschmack, an was man immer anhaftet, soll man sich wählen, welche Leiche am besten da am wirksamsten. In Abhidharma Kosha wird erklärt, es gibt 4 Sorten von Anhaften, die man mit dieser Leichenbetrachtung bekämpft. Anhaftung an Farbe, Anhaftung an Gestalt, Anhaftung an schöne Berührung, besonders schwer zu überwinden, und Anhaftung an Upachara. Upachara heißt an Ruhm, Gefolge, dass man sehr angesehen wird, eine sehr angesehene Person wird, sehr große Gefolge, Macht, Geld. Macht und so weiter. Dann alle diese verschiedenen Körper sind geeignet, damit man diese verschiedenen Typen von Anhaftungen, wenn man an schöne Farbe anhaftet, schöne Farbe von Haut und Haaren, was wählt man sich als Leiche? Denken Sie selbst. Es ist ja zu Staub zerkrümelt. Wenn man an Gestalt, wenn man besessen ist von schönen Gestalt, was wählt man sich? Diese, wenn es Vichidaka, wenn es das ist auch gar nicht schlecht. Wenn man auch besondere schöne Teile von dem Körper, so wie Brust und so weiter, anhaftet, was wird man sich da wählen? Die Leichen, die von den Schakalen gefressen wurden und so weiter. Wenn man an Eleganz anhaftet und sehr große Anhaftung an elegante Erscheinung, was wird sich man wählen? Denken Sie daran, Lohitaka, mit Blut geschmiert, und Vipubaka mit Eiter, Eiter und so weiter. Jede Leiche hat seine Vorteile. Wenn man an schöne Zähne anhaftet, was wird man sich wählen? Was denkt Frank? Totenkopf. Attika, diese Knochen, Knochenmeditation, Skelett und so weiter. Sie können dann Visuddhimagga nachschlagen, da steht es alles. Alle diese verschiedenen Leichen lassen sich dann in 4 Kategorien, wie ich erwähnt habe, und jede hat ein paar Leichen da, die man anwenden kann. Für uns ist das ja schwierig in der heutigen Zeit. Es ist nicht so schwierig, wenn man gute Konzentration, wenn man nicht... Na, ich meine direkt so Leichen in allen Verbindungen. Nein, wenn erst normalerweise, wenn man nicht Konzentration hat, ist sehr schwierig. Dann muss man im Friedhof gehen, in Sri Lanka. In Sri Lanka gibt es in Colombo und in Kandy gibt es besonderen Raum im Krankenhaus, wo die Mönche übernachten können, damit sie Nimitta von Leiche nehmen. Sie erlauben das. Indem es buddhistisches Land ist und so. Aber wenn man Konzentration hat, man braucht nicht, man kann sich erinnern, in Vergangenheit habe ich Leiche gesehen, und wenn Konzentration stark ist, dann kommt gleich Bild. Jetzt, das Bild, das man nimmt von der Leiche, ist Ugaha-Nimitta. Das Bild, das man nimmt, ist sehr scheußlich. Aber was sehr interessant ist, wenn es Patibhaga-Nimitta, Bild, das zur Vertiefung kommt, wird es sehr schön sein, obwohl es mit originale Bild mit Eifer oder mit Blut oder so, dann diese Patibhaga-Nimitta wird als schön erscheinen. Zum Beispiel die Knochen werden dann strahlen und so. Am Anfang, sie sind ein Gegenstand von Ekel. Wenn man sie als Konzentrationsobjekt nimmt, dann werden sie Gegenstand, in der Tat, dieser Ekel geht weg. Deswegen, wir haben schon besonders betont, schon in Atemmeditation, der Objekt erscheint, wie man ihn im Geiste macht. Deswegen, Aufmerksamkeit heißt in Pali oder in Sanskrit Manasikara, im wortlich im Geiste machen. So auch übersetzt man in Chinesischen oder in Vietnamesischen, nicht wahr? In Geiste machen. Wie man im Geiste macht, so erscheint es. Wenn man diese Leiche ist sehr, sehr ekelhaft, wenn man das betrachtet, wenn Sie gesehen haben, Leiche von, ich habe zufällig gesehen, von Würmern gefressen. Das stinkt wie Hölle und wirklich scheußlich. Man kann nicht lange sehen. Aber wenn man sich konzentriert, dann dieses Bild wird ganz anderes. Es wird nicht mehr ekelhaft. In der Stadium von Ugaha-Nimitta wird es ekelhaft. In Stadium von Patibhaga-Nimitta, dann erscheint es als ein Ganze. So, diese Nimittas sind schrecklich im Stadium von Ugaha-Nimitta, dann im Stadium von Patibhaga-Nimitta, reflexivem Bild, sie werden nicht mehr, wenn sie über... Wenn warum sie, ist das so? Warum ist das so? Weil in Versenkung das wird als eine Totalität erfahren. Und diese Totalität wird dann ist schwer zu erklären, muss man immer. Man vereinigt sich damit. Man hat nicht dann die Ablehnung. Zum Beispiel, wenn man über Skelett meditiert, das Skelett, wenn man das nimmt mit den Augen draußen, dann sieht es, man sieht es als etwas Schreckliches. Und in Ugaha-Nimitta-Stadium wird es als ziemlich schrecklich erscheinen. Aber wenn es als reflexives Bild ist, das dann in Versenkung geht, dann die Bestandteile schließen sich zusammen und wird es als eine Ganze gesehen. Dann erscheint es nicht mehr schrecklich. Na, jetzt, naja, wir sind mit der Zeit. Jetzt kommen die Versenkungen. Hm? Die Versenkungen. Die vier Versenkungen. Manche Suttas werden 8 Versenkungen erklärt. Hier sind 4 Versenkungen. Grund dafür auch. Vielleicht ist das die 4 Versenkungen sind Grundlage und 4. Versenkung ist auch Grundlage für Übung von den übernatürlichen Tätigkeiten. Übernatürliche Tätigkeit, Kräfte sind basiert auf 4. Versenkung. Hm? Obwohl damit man sie erwirbt, man übt auch Springen über die verschiedene Kasinas und über die verschiedenen Versenkungen. Aber was ist Unterschied zwischen normale Dhyana und Dhyana, das man in übernatürliche Kräfte benutzt? Wissen Sie? Sollte man wissen. In normale Dhyana, wenn man Dhyana übt, der Geist vereinigt sich mit dem Objekt von Dhyana und bleibt da stecken. Er kann sich nicht bewegen. Solange man in Dhyana ist, ist man dann Subjekt und Objekt vereinigen sich in dem Dhyana-Objekt, so wie atmen, und bleibt da stecken. Kann nicht weggehen. Aber in die 4. Jhana von den Abhinyas, was passiert? Man kann den Geist von einem Objekt zu dem anderen Objekt führen und er verliert nicht die Kraft von der 4. Jhana. Deswegen kann man sich erinnern an verschiedene vergangene Leben oder man kann sehen auch, wie die Menschen, die sterben, werden wiedergeboren. Man kann den Geist bewegen von einem Objekt zu dem anderen. Wenn es nicht der Fall wäre, dann wie kann man übernatürliche Kräfte und wie kommt man dazu? Jetzt, es ist ein bisschen anderes in Yogacara-Tradition, ein bisschen anderes in Theravada-Tradition. Die Hauptübung ist mit Kasinas. Man springt von eine Kasina zu andere Kasina und von einer Versenkung zu andere Versenkung. So die 8 Samapatis und die 8 Kasinas ändert man sehr, sehr schnell. So wie Weihnachtsbaum, die Lichter. Und dann der Geist, dann wenn man so übt, dann der Geist kann springen zu dem Objekt, den man betrachten möchte, ohne diese Kraft von 4. Dhyana zu verlieren. Und das geht also 1., 2., 3. Dhyana nicht? Nein, muss man überspringen. Deswegen braucht man sehr große Meisterschaft von den Dhyana. Nicht von 1. zu 2., von 1. zu 3. und von Erdkasina zu Apokasina. So springt man. Dann der Geist, der ist sehr große, dann Willenskraft muss sehr stark sein. Geist muss sehr stark sein. Dann kann man erfolgreich sein. Sonst nicht. Und der Buddha sagt, wenn jemand wird auf die andere Ufer von Leiden zu Nirvana, er muss so wie ein guter Schwimmer gut schwimmen lernen, er muss einen starken Geist haben. Schwache Geist schafft das nicht. Deswegen diese übernatürliche Kräfte ist genau, was der Buddha unter dem Bodhibaum benutzt hat, damit er versteht die Natur von Samsara, wie die Wesen sich nach der Karma-Gesetz geboren werden und so. Das kann man alles genau untersuchen mit übernatürlichen Kräften. Die erlangt jeder. Jeder, der das Potenziale hat. Morgen früh. Ich verstehe. Jeder, der das Potenziale erreicht, erlangt diese übernatürlichen Kräfte. Nein. Wer hat sowas gesagt? Ja, das ist eine Frage. Natürlich nicht. Das vierte Jhana erreichen ist sehr leicht. Diese natürliche Kräfte erreichen ist nicht so leicht. Okay, dann wir machen weiter. Ach, da muss man springen können. So, jetzt Vertiefungen, die Vertiefungen. Was da betont wird. Sie können selbst sehen, diese Vertiefungen müssen völlig bemeistert werden. Völlig bemeistert werden heißt, dass damit man sich von der Begierde an sinnliche Freuden befreit, muss man tief, tief die Freuden von erster Versenkung erleben. Bisher nicht. Das heißt, man muss, es gibt, Buddha ist Spezialist in den Gleichnissen, diese Freude von den Versenkungen muss zu jedem Por von Haut verdringen. Und dann, so wie Bahuvedanya Sutta zum Beispiel erklärt, wenn man die Freude von erster Versenkung so erlebt hat, so tief erlebt hat, dann ist es wohl möglich, dass er nicht mehr sich an den Freuden von den Sinnen so haftet. Genauso, wenn man die Freuden von zweiter Versenkung, die viel ruhiger ist als erste, so geübt hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er nicht mehr an Freude von erster Vertiefung, die nicht so intensiv ist, nicht so still ist, und so geht es weiter, dritte, vierte, bis höchste Versenkung, das heißt achte Arupa, nicht Wahrnehmung und nicht Wahrnehmung. Was? Keine Wahrnehmung, noch nicht Wahrnehmung. Das ist dann feineste Objekt in der Welt. Noch feinere Objekt ist dann nur Befreiung, Objekt. So übt man immer feinere Gefühle und nicht nur üben, man muss sich völlig jeder Teil des Körpers muss durch diese Gefühle erfüllt sein. Nur dann wird man sich von den niedrigeren, wie kann man sich von niedrigeren Freuden trennen, indem man viel feinere Freuden erfährt. Das ist die Logik da. Und die feineren Freuden, die muss man nicht nur so teilweise genießen, man muss sich völlig hinein, begeben, senken, dass kein nicht mal ein Por von Haut nicht davon durchgedrängt wird. So soll man üben. Wenn man so übt, dann auch die Versenkungen werden nicht schwer zu lernen. dann wie werden die Objekte und der Geist feiner in den Vertiefungen und so weiter. Ich erkläre nicht jetzt, weil wir keine Zeit haben. Aber wenn man so übt, dann, was wird gesagt am Ende? Wir lesen nur Ende, dann sind alles vorbei. Die Bhikkhus waren zufrieden und entzückt über das. Ihr Bhikkhus, jemand, der die Achtsamkeit auf den Körper entfaltet und geübt hat, trägt in sich, was immer es an heilsamen Zuständen gibt, die an wahren Wissen. Wahre ist gar nicht da, das hat er zugegeben. An Wissen Anteil haben. Was heißt an Wissen Anteil haben? Es wird erklärt im Kommentar 8 Sorten von Wissen. Anteil haben ist, dass diese 8 Sorten von Wissen gleichzeitig Sahajata entstehen mit den heilsamen Zustande. Und welche 8 Sorten von Wissen? Erst die Vipassana Jnana. Wenn man so übt, dann wird man sehr tiefe Vipassana. Vipassana heißt, ist nichts anderes als Weisheit. Sehr tiefe Weisheit, in dem die Objekte von seiner Betrachtung sind sehr, sehr klar. Dann er kann sie ohne Schwierigkeiten alle durchdringen mit dem Geist, mit den Eigenschaften von Vergänglichkeit und so weiter. Das ist das Erste. Zweite ist, wenn man so übt, dann der Körper wird immer feiner. Deswegen wird er in Stande sein, diese Manomaya-Körper, geistgeschaffene Körper zu erzeugen. So wie man zieht Schwert von Scheide, so kann man diesen feinen Körper von dem groben Körper ziehen. Und dann geht man spazieren. Sehr prima. Diese und dann, was ist noch? Dann die 6 Abhinyas. 6 Abhinyas, die sind dann ausgezählt. Erst die übernatürliche Kräfte, dass man fliegen kann, auf Wasser gehen kann, was hier bei uns der große Jesus geübt hat. Vielleicht hat er in Indien gelernt. Das sind alles Casina. Wenn man auf Wasser geht, macht man Erde-Casina auf Wasser und geht man gemütlich drauf. So wie auf Kurfürstendamm. Das ist kein Problem. In Akas, wenn man fliegen wird, macht man dann Erde-Casina, geht man auch gemütlich. Das alles geht, wenn die Kräfte des Geistes stark sind. Die, so wie die Geschichte von Milrepa, das wir erzählt haben, wenn Stein, die Hand geht durch Stein. Was ist das? Man erzeugt Akasa-Casina, Luft-Casina und geht durch. Durch Wände kann man gehen, alles. Es gibt noch jetzt immer weniger und weniger Leute, die diese Fähigkeiten haben, aber es gibt noch ein paar. In Indien gibt es ein Charmahasta Baba, der geht spazieren in Luft über Himalayas. Viele haben ihn gesehen. aber ist sehr, jetzt sehr wenig solche. Warum werden das weniger? Moderne Welt ist Problem für diese. Es gibt zu viel Verkehr in der Luft. Heutzutage, wenn man geht, die Leute sind faul, erstens. Und wenn er meditiert, dann, sie waren noch nicht in Indien. Überall Leute heutzutage, die leeren Dschungel finden und so, es gibt nicht so viel. Alles abgeholzt. Genauso wie jemand, der die Größe von Buddha eben ist, er ist König von Dharma, indem er sich auch so schöne Gleichnisse immer anwendet, damit wir Dummköpfe auch solche Weisheit verstehen. Genauso wie jemand, der sein Herz über den großen Ozean ausgedehnt hat, wie macht man das? Wie Herz wird über Ozean ausgedehnt? Einfach Wasserkasina kann man machen oder die himmlische Auge. Mit den himmlischen Augen man entscheidet, wo man immer sehen möchte. Zum Beispiel Frank möchte sehen seinen Onkel in der Meer oder der gute Kasapa, er stirbt, wo er geht. Dann macht er mit dem himmlischen Auge, sieht er genau, wo er, wie er stirbt und wo er erscheint. Das verdient man dann, man entscheidet, was man sehen möchte und dann gleich Sehen kommt zusammen, geistliche Sehen kommt zusammen mit vierter Jhana. Wenn Frank möchte sehen, was sein Onkel in Brasil, haben Sie Onkel? Leider nicht. Was er macht in Rio de Janeiro, dann gleich können Sie sehen. Mit himmlischen Augen kein Problem. Und dann kommen die Erklärungen, wenn man Achtsamkeit über Körper so entfaltet hat, dann hat Mara keine Gelegenheit. Mara, hier, was ist gemeint mit Mara? Verführer. Avidya. In Buddhismus gibt es vier Sorten von Mara. Welche vier? Erste ist Tod. Mara hat keine Gelegenheit. Das heißt, er lebt in todlosen Zustand. Er wird nicht von Tod betroffen. Zweite ist was? Zweite sind die Befleckungen des Geistes, zweite Mara. Vierte Mara sind die fünf Aggregate von Anhaften. Und vierte Mara sind die Gottheiten, in Karma, hohe Karma-Gottheiten, die dann freuen sich überhaupt nicht, wenn man über die weltliche Verführungen herausspringen möchte. Dann kommen als Verführer der Buddha und der Bodhibaum. Das ist dann die Getter-Verführung. Und einen Rikhalt heißt hier Aramana. Das heißt, dass er findet kein Objekt da. Wenn ein befreiter Mensch meditiert, der Mara, diese vier Sorten von Mara, wie die Schriften sagen, finden kein Objekt, weil seine Meditation ist ohne Anhaftung. Der Mara weiß nicht, ob der meditiert über Wasser oder meditiert über Erde, wird gesagt, oder meditiert über Atmen und so weiter. Er weiß das nur, wenn er Anhaften hat. Wenn er nicht Anhaften hat, dann der Mara kann nichts anfangen. Dann ärgert sich und verschwindet in schwarzen Wolke. Naja, man kann wieder reden. Sie können lesen die 10 Vorteile von Anisamsa, von Achtsamkeit auf den Körper. Wenn man so übt, was geschieht? Haben Sie das schon erfahren? Man wird los von Unzufriedenheit, wenn Sie los Unzufriedenheit muss Arati sein. Arati heißt nicht nur Unzufriedenheit, Arati auch heißt Langeweile. Wenn man tichtig meditiert, man kann nie Langeweile haben und man kann nie Unzufriedenheit haben. Wenn man richtig meditiert. Haben Sie in der Woche richtig meditiert? bitte überlegen Sie. Wenn man ist Sieger über Bhaya Bhairava, vor Furcht und Schrecken. Warum? Wenn man mit Achtsamkeit und Wissensklarheit arbeitet, was gibt es da zu fürchten? Erde, Wasser, Druck. Man erträgt Kamo. Man wird tolerant gegenüber alle unangenehmen Gefühle, das man erfährt, wird sich nicht ärgern. Und dann man wird imstande sein zu erfahren, man wird Meister sein von allen Versenkungen. Kein Problem, man geht dann in Versenkung, so wie man geht spazieren auf der Leopoldstraße. Und man hat dann alle diese übernatürlichen Kräfte. Sie können dann im Visuddhimagga nachschlagen. Wir werden das nicht erklären, weil die Zeit ist schon vorbei. Aber die übernatürlichen Kräfte machen großen Spaß. bitte geben Sie sich Mühe, damit Sie Schritt nach Schritt lernen können. Die Möglichkeiten des Geistes sind unbegrenzt. Was macht unser Geist begrenzt, ist unser Nichtwissen. Deswegen bitte geben Sie sich Mühe, damit Sie und ich auch mindestens etwas von dem Nichtwissen beseitigen. So, viel heute, dann rezitieren wir Karaniyamita Sutta und machen wir 5 Minuten Metta-Meditation und dann... Und die Fragen? Na prima. ganz lieber Bhante, Bitte können Sie uns ein paar Anweisungen für die Meditationspraxis zu Hause mitgeben. Das machen wir morgen dann. Morgen, was gibt es für Programm, Michael? Wie jeden Tag. Bis 10 Uhr wie gehabt und dann um 10 Uhr können wir draußen ein Gruppenfoto machen und dann ist quasi bis 11 Uhr Smalltalks oder was immer. Und um 11 Uhr ist dann Schluss. Und ich glaube, jeder ist auch beschäftigt mit... 10 bis 11 ist dann frei? Ist frei für Zimmer aufräumen und sich verabschieden. Dann wann machen wir die? Im Rahmen von Yoga machen wir dann. Dann Yoga machen wir etwas länger. Und draußen. Wenn das Wetter schön ist, wenn nicht, dann machen wir hier. Und dann auch vor der Morgenmeditation, dann ich gebe ein paar Ratschläge, wie man dann weiter zu Hause übt. Gut. Einfach prima. Einfach bitte. Dann, liebe Bhante, können Sie bitte etwas Erklärendes zum Begriff Leerheit sagen? Ist es die Summe von Unbeständigkeit und Substanzlosigkeit? Welche Wirklichkeit beschreibt es? In welcher Beziehung steht es zur Fülle der Natur und der Gestaltungsfähigkeit des Menschen? Ist der Prozess des Erwachens der Weg in die Leerheit? Ebenso nichts anderes als das. Nehmen wir den weisen Nagarjuna. Der weise Nagarjuna sagt, wenn die Leerheit stimmt, alles stimmt. Wenn die Leerheit nicht stimmt, alles nicht stimmt. Wenn die Leerheit keinen Widerspruch hat, alles hat keinen Widerspruch. Nur wenn die Leerheit Widerspruch nicht hat, wird nichts Widerspruch haben. Die Leerheit ist die Voraussetzung, dass wir die Welt erfahren, wie es wirklich ist. Das heißt, nichts Substanz ohne Substanz. Leerheit ist nichts anderes als im Zustand von Ichlosigkeit. Im Agamas wird Ichlosigkeit von den Wesen betont. In Mahayana Abhidharma wird Ichlosigkeit von den Phänomenen betont. Indem Ich nicht da ist, das, was gehört zu Ich, und für uns, wenn Subjekt nicht wahr ist, dann wie kann auch Objekt wahr sein? Subjekt ist kein, in Subjekt findet man kein Ich, im Objekt findet man kein Ich, indem Subjekt und Objekt nicht Ich ist, es kann nicht zu Ich gehören. Das Nicht-Gehören zu Ich ist der Leerheit. Das ist, was zu erfahren ist. Das ist dann auch der Gegenstand von Erleuchtung ist nichts anderes als das. Diese Leerheit, wenn es sich erklären könnte, alle wurden leer. Aber indem es sich nicht erklären lässt, muss man sich Mühe geben, damit man es erfährt. Auf jeden Fall, wenn Leerheit da ist, es gibt keinen Platz für Begierde, es gibt keinen Platz für Hass, es gibt keinen Platz für Verblendung. Dann Leerheit in, wird auf verschiedene Weise erklärt in verschiedenen, bei verschiedenen Philosophen. In Theravada wird es ein bisschen anderes, in Madhyamika ein bisschen anderes, in Yogacara ein bisschen anderes, in diejenigen, in tantrische Erklärung, wo basiert auf Tathagata Garba, Matrix von Tathagata Philosophie, wieder ein bisschen anderes. Die Leerheit hat viele Erklärungen, aber egal wie man erklärt, Leerheit wichtig ist zu verstehen, wenn bedingte Entstehung stimmt, dann Leerheit stimmt. Wenn bedingte Entstehung nicht stimmt, Leerheit kann nicht stimmen. Hier bedingte Entstehung wird im Buddhismus erklärt auf verschiedenen Weisen. In die ursprüngliche Lehre von Buddha, bedingte Entstehung, hauptsächlich ist erklärt von, durch Mechanismus von Karma. In Yogacara, bedingte Entstehung wird erklärt als Geist. Das Einzige, was da ist, ist Geist. Und das, was wir als bedingte Entstehung erfahren, ist nichts anderes als die Geist und Geistesfaktoren. Es gibt keine äußere Objekt. Und die Natur des Geistes ist Leerheit. Dann in Madhyamika, Leerheit bedeutet was? Bedeutet Selbstlosigkeit von allen Phänomenen. Auch unterscheidet man nicht zwischen, kein Phänomen ist nicht Leerheit. Kein Phänomen ist da. Das ist dann Madhyamika-Erklärung. Für Yogacara, Leerheit heißt Leerheit von Bewusstsein. Und Bewusstsein ist da. In Madhyamika Leerheit ist kein Unterschied, ob Bewusstsein oder andere, alles ist Leerheit. Alles ist nicht da, im Sinne von Substanz, von etwas, was existiert. Dann in anderen Formen, zum Beispiel Tashen, Shishin, Lun und so weiter, die bedingte Entstehung ist erklärt auf Grundlage von Matrix, von Tathagata. Alles entfaltet sich auf der Grundlage von diese Soheit, das Dharma Dhatu. Alles ist Dharma Dhatu. Das ist auch Philosophie von Avatamsaka Sutra, dass die Nomene und Phänomene und alles, was man erlebt, ist ein Dharma-Dhatu und bedingte Entstehung ist nur eine Dharma-Dhatu. In einem Objekt sind alle Objekte eingeschlossen und alle Objekte kommen in ein Objekt. Unendliche Worte sind in einem Sand, Korn von Sand und in und Unendlichkeit auch lässt sich in ein Korn von Sand schließen. Ist das Indrasnetz? Indrasnet. Das ist, was der Buddha soll unter dem Bodhibaum erlebt haben, aber weil wir Menschen so verblendet sind, er konnte das nicht, wir haben keine Fähigkeit, das zu begreifen. Stimmt. Also auf jeden Fall, die wahre Verständnis von Leerheit heißt, die Leerheit ist nichts anderes als Bedingung für bedingte Entstehung. Und bedingte Entstehung ist alles, was wir erleben. Alles, was wir erleben, kommt zustande durch Ursachen und Bedingungen. Und sobald es zustande gekommen ist, in demselben Augenblick, lässt er sich. Deswegen alle diese Prozesse, das, was wir erleben, sind nur Prozesse, die bedingt sind. Und die können nur funktionieren, wenn Leerheit da ist. Wenn Leerheit nicht da ist, dann Prozess von Körperlichkeit und Geistlichkeit lässt sich nicht begründen. Ist das klar? Damit sich etwas bewegt und alles, was wir erleben, ist Unbeständigkeit. Es muss verschwinden, damit es sich bewegen kann. Und alles ist in Bewegung. Alles ist in Prozess von Entstehung und Verschwinden. Das kann nur passieren so, dass die Leerheit da ist. Wenn die Leerheit nicht da wäre, dann das, was entsteht, würde sich nicht lesen können, nicht wahr? Es würde dann dauern müssen. In diesem Sinne, was ist dann Schluss? Nichts ist der höchste Erklärung von bedingten Entstehung ist, dass es nicht entsteht, nicht vergeht, nicht ewig ist, nicht annihiliert ist, nicht rein ist, nicht unrein ist, nicht ein ist, nicht viel ist, nicht kommt, nicht geht. Und das ist Leerheit als die höchste Wahrheit. Der Nagarjuna in den ersten Versen von Madhyamika Karikas verehrt den Buddha, der die bedingte Entstehung erklärt hat als nicht entstehen und nicht vergehen. Was heißt nicht entstehen, nicht vergehen? Nicht entstehen, die Dinge können nur entstehen, indem sie keine Substanz haben. Wenn sie Substanz hätten, würden sie nicht entstehen können. Das ist Leerheit. Dann, es gibt keine wahre Entstehen und keine wahre Vergehen. Warum? Bitte sagen Sie mir. Bedingte Entstehung, wie wird erklärt? Was ist am Anfang von bedingten Entstehung? Unwissen. Unwissen hat eine Substanz? Keine Substanz. Nicht wahr? Aber wie es bei Nagarjuna auch Leerheit ist, gibt es keine wahre Leerheit, oder? Die ist auch leer. Oder? Natürlich. Wenn es Leerheit gäbe, würde es nicht Leerheit sein. Leerheit heißt in Sanskrit, Leerheit heißt Shunyata. Shunyata heißt wortlich Null. Die Zahlen, so wie 1, 2, 3, 4, 5, Sie sind ein Mathematiker, Sie haben nur Sinn, indem Null existiert. Null da ist. Aber Null kann man nicht sagen, dass es existiert in einem Sinne von Substanz. Nicht wahr? Das ist die Leerheit, wörtlich bedeutet Zero. Null. Alles fängt an mit Null. Und alles kehrt in Null zurück. Das ist Leerheit. Die Welt hat alles in der Welt stimmt, in dem Leerheit stimmt, alle Zahlen stimmen, in dem Null stimmt. Wenn Null nicht da ist, wie können die Zahlen stimmen? Die sind auf Null basiert. Man kann nur eins haben, wenn man von nichts anfängt, oder? Ist das so? Man kann das, es wird oft missverstanden als Nihilismus, aber es ist gar nicht Nihilismus. Nihilismus ist etwas, was verneigt etwas. Verneint. Verneint etwas. Aber Shunyata ist eben nicht Nihilismus, weil es nichts verneigen kann. Es zufügt nichts und es nimmt auch nichts weg. Deswegen alles stimmt, wenn Leerheit stimmt. Alles stimmt nicht, wenn Leerheit nicht stimmt. Aber Null kommt auch aus Indien. Also Europa war ja eigentlich Zahl Null nicht bekannt. Ja, die Römer, die Griechen, die Chinesen konnten nicht. Das wurde in Indien entdeckt und hat sehr große Bedeutung für indische Philosophie auch. Die Leerheit hat sozusagen die Welt geändert, so wie heutzutage Relativität hat Welt geändert. Na gut, dann, aber obwohl theoretisch wir können wissen, dass Leerheit stimmt, dann man es wirklich erfährt, das ist andere Sache. Diese Tendenz an etwas zu greifen als ist oder ist nicht, ist so stark in uns, dass die Leerheit ist nichts anderes als ist Synonym für Nirvana. Was heißt Nirvana? Nirvana, nicht Begierde. Leerheit ist auch Zustand, wo man nicht zufügt und nicht auch wegnimmt. Das ist Leerheit. Was ist Zustand von Ignoranz? Ignoranz ist Zustand, dass man etwas zu der Realität zufügt und etwas von der Realität wegnimmt. Der Buddha sagt, was die Weisen in der Welt als ist betrachten, das sage ich auch, es ist. Was sie als nicht betrachten, ich sage auch, es ist nicht. Das ist relative Wahrheit, aber diese relative Wahrheit kann auch nur existieren, indem die höchste Wahrheit von Leerheit da ist. Dann im höchsten Sinne die relative Wahrheit und die höchste Wahrheit sind eins. Das ist die tiefe Verständnis von buddhistischer Meditation und Philosophie. Und bitte, bitte bemühen Sie sich, das zu unmittelbar zu erfahren. Okay, dann machen wir kurze Rezitation. Metta Sutta, wir haben nicht Zeit. Sollen wir Zeit überschreiten ein bisschen? Ja. Nein. Dann dann wir machen Metta-Meditation im Bett, jetzt rezitieren wir Metta-Sutta und dann die Punya-Parinama, die Übergeben von Verdiensten, machen wir so. Namo tasse bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Karaniyam Atta Kusalena Yantan Santan Padam Abhisamecha. Sako Ujuche Sujuche Suvacho Chasse Mudu Anatimani. Santu sakoche subaroche apakichoche salahukavuti santindrioche nipakoche apagambo kulesu ananugindo nachakundam samachare kinchi enya vinyu pare upavadeyum sukino va kemino hantu sambe satta bhavantu sukitatta Yeke chipana bhutatti tasava tavarava anavasesa dighava ye mahantava majima rasaka anakatulna dithava ye vaditha ye chadure vasanti avidure bhutava sambhavesi va sambe satta bhavantu sukitatta Naparo param nikumbete nati manyete katanchinam kamchi Vyaro sana patigasanya na anyamanyasa dukham michaye Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe Evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam Mettancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam Udangadoche tiriyanche asambadam averam masapattam Thittancharam nisinnova sayanova yavatasa vigatamindo Etam satim madittheye brahman etam viharam idamahu Ditinchanu pangama silava dasanena sampanno kame suvineya gedhan nahi jatu gambaseyam punareti etena sacheva jena hotu te jaya mangalam etena sacheva jena nasantu sabu padava etena sacheva jena sambe roga upasamentu te Und jetzt gute Wünsche für alle. Nakata yakabhuta nang papa gaha nivarana paritasa anubhave ne hantu tesam upadave yattu nimittam avamangalam cha yocha amana po sakuna sasaddo papa gaho adu supinam makantam buddha anubhave ne vinasamentu Yaddu nimittam avamangalam cha yocha amanapo sakuna sasando papagaho adu supinammakantam damanubhavena vinasamentu yaddu nimittam avamangalam cha yocha amanapo sakuna sasando papagaho adu supinammakantam sanghanubhavena vinasamentu Sabbe buddha balappatta pachekanam cha yambalam arahantanam chatejena rakkam bandami sabaso akasatta chabummattha deva naga mahitika punyantam anumoditva chiram rakantu lokasasanam akasatta chabummattha deva naga mahitika Punyantam anumoditva chiram rakantu desanam akasatta chabummattha deva naga mahitika punyantam anumoditva chiram rakantu tumamparam sabitiyo vivajjantu sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata Sabha Buddha Anubhaven, Sabha Dhamma Anubhaven, Sabha Sangha Anubhaven, Sada, Sutti, Bhavantute, Devo, Vasatukalene, Sasa Sampati, Hotucha, Pito, Bhavatu Loko, Cha Raja, Bhavatu Dhammiko. Sadhu, Sadhu, Sadhu.